Heute werden Erhebungen über die Art und Benutzung der Fahrausweise durchgeführt. Wir bitten Sie, Ihre Fahrausweise bereitzuhalten und uns den Abgangs- und Bestimmungsort der heutigen Reise bekannt zu geben. Besten Dank für Ihre Mithilfe. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous effectuons des sondages sur le mode d'utilisation des titres de transport. Nous vous prions de préparer vos titres de transport et de nous communiquer le lieu de départ et de destination de votre voyage. Nous vous remercions d'avance de votre coopération. Ladies and gentlemen, today we are conducting a survey on the type and use of tickets. We ask you to have your tickets ready and to indicate your point of departure and destination. Thank you for your assistance.